Wir werden benachteiligt und drüben ist alles neu. Und wir waren am Ende der Welt und jetzt sind wir mittendrin am Arsch der Welt, ja. Aber von der Mentalität ist mir noch Messi und Ossi, oder? Na Gott, von der Mentalität mag alles sein. Aber wenn ich heute Unternehmer bin, aber Ossi wird besser gestellt wie Messi. So weit sind wir schon. Ich kriege 50% dazu und gebe bloß 50 Meter weiter und bin zum Beispiel bloß da unten über den Bach rüber und kriege dann 50% dazu. Dann ist doch ganz klar, dass ich da rübergehe. Das ist klar. Und woher kommt es? Woher kommt es? Der Staat. Der Staat, der Staat und warum? Weil der Staat aus drei Freunden von Ossi besteht. Das ist das. Was mit der Grenze zu tun ist. Das, was wir früher hier auf die Reihe gebracht haben, das wollen sie jetzt bei uns durchbringen. Die kennen keine Grenze. Wenn du heute in Karlsruhe bist und erzählst ihnen, ich habe zur Küche mit Nunnen genommen, mit der Stasi gewacht und geschlafen, dass die immer sehen, was da an der Grenze los war. Die kennen das gar nicht. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und genauso ist es in München. Was wissen denn die vor der Zonengrenze, vor der Zonengrenze? Und unsere Politiker, wo wir da haben, die Politiker sind sowieso Schauspieler. Das sind die, wo früher so. DDR reagiert haben, regiert haben, reagiert, sondern regiert haben. Die wissen doch überhaupt nicht, was also, an der Grenze los war. Wir schauen drauf, wir haben Merkel alles oben, sind alles von drüben. Es weiß doch keiner. Drittklassiger Politiker, weil da haben wir doch nichts mehr. Aber es ist eigene Land, die regieren konnten. Wenn du das gesehen hast nach der Grenze, ich war da drüben in den Stasi-Hotel, da drüben mit meiner Frau, wo der Kohl gesagt hat, in 3 Jahren haben wir da drüben blühende Landschaften. So, Frau, jetzt gehen wir wieder, sage ich, das kann ich mir nicht mehr anhören.